Ein leeres Geschäftslokal in der Grazer Jacomini-Straße. In dem schmalen Raum gibt es viel mehr Besucher als Platz. Das Linzer Künstlerkollektiv Kujotschö veranstaltet das große Manöver über das Tricksterwesen im Kapitalismus. Als lebendes Vorführmodell für die Spezies Trickster diente am Samstag ein gewisser Werner Riedl, der sich in den 90er Jahren einen zweifelhaften Namen machte. Werner Riedl hat von Dezember 1989 bis Februar 2010 den Staat Österreich hochoffiziell mit einem Steuerembargo belegt. Das heißt, seine Steuern zwar deklariert, sie aber nicht abgeführt. Aus Protest gegen das, wie Riedl meint, willkürliche Vorsteuersystem. Die kann man manipulieren, die Vorsteuer, auf Seite der Finanz und nur auf Seite der Finanz. Indem man Anträge stellt von Vorsteuer und wenn du im System drinnen bist, ist das ein Augenwink vom Sektionschef und das ausbezahlt innerhalb von 24 Stunden. Man braucht dieses Vorsteuersystem, um zum Beispiel Betriebe, die der Republik Österreich nahestehen, zu schützen. Behauptet Werner Riedl, gegen den ein Strafprozess anhängig ist. Es gibt ein YouTube-Video, auf dem Riedl an einem brasilianischen Strand 167 Millionen, damals noch Schilling, verbrennt. 5 Millionen Euro an nicht abgeführter Vorsteuer sind ihm jedoch geblieben. Nach dem Trick dabei gefragt, erklärte er dem versammelten Festivalpublikum. Der Trick war eigentlich, zwischen 50 und 60 Tonnen Bargeld so zu bunkern, dass es niemand bis heute findet. Und den Trick werde ich natürlich jetzt nicht verraten. Die samstägliche Aktion hatte noch ein zweites Kapitel, öffentliche Schenkung eines Sparbuchs. Die Künstlergruppe Kujotschö hatte ihr vom Steirischen Herbst gewährtes Produktionsbudget auf dem Sparbuch angelegt und dieses dem Steirischen Herbst geschenkt. Laufzeit des Sparbuchs 100 Jahre. Im Jahr 2110 wird das fix verzinste Kapital auf 1 Million Euro angewachsen sein. Wir wollen doch hoffen, dass der Steirische Herbst das noch erlebt. Nicht 100 Jahre nach vorn, sondern 40 Jahre zurück greift eine Installation am Grazer Andreas-Hofer-Platz. Für das große Kunst im öffentlichen Raum-Projekt des Steirischen Herbstes Utopie und Monument hat die Polin Polina Olowska Neonreklamen aus dem Polen der 60er Jahre rekonstruiert und 3 davon nach Graz verpflanzt. Auf dem Dach einer Tiefgarage an der Mur blinkt eine Kuh mit den Augen. Das Tier warb einmal für eine polnische Milchbar. Die Milchbars der Ostblockzeit waren den heutigen Fastfood-Ketten um Häuser überlegen, findet nicht nur Polina Olowska. Sie zählt sich zu einer jungen Künstlergeneration, die dem Turbokapitalismus kritisch gegenübersteht und darauf aufmerksam machen will, dass in der Zeit des Sozialismus nicht nur Unsinn erdacht wurde. We try to really point out the good sides or the interesting creations that happened in the times of socialism. Es gibt im Rahmen von Utopie und Monument Arbeiten, die sich noch viel unauffälliger in den Stadtraum einfügen, wie eine Pergola am Rosegger Garten von Armando Andragi Tutela. Fragt sich, ob ein Kunstwerk im öffentlichen Raum noch eine Funktion erfüllt, wenn man es ohne Vorinformation so gut wie sicher übersieht. Klar erkennbar als Installation sind hingegen Rollstühle, die Isa Gensken in hohen Glasvitrinen am Maria-Hilfer-Platz postiert hat, unter einer Wäscheleine mit textiler Behängung. Die frisch aufgestellten Designerbänke am Platz gehören jedoch nicht zur Installation, erklärt die Kuratorin von Utopie und Monument, Sabine Breitwieser, die demnächst ans Museum of Modern Art in New York gehen wird. Ja, die Stadt versucht, Designhauptstadt zu werden und hat Aufträge erteilt, einfach was ja wunderbar ist, nur es wäre schön, wenn man es koordinieren könnte. Wenn wir Plätze reservieren für Arbeiten und Künstler, sehr prominente Künstler wie Isa Gensken, extra eine neue Arbeit machen, ist das vielleicht nicht so nett, dann, wenn man da einfach irgendwas anderes reinstellt. Ja. Aber wir nehmen es mit Humor.